1. Glücklich sind die, die aufrichtig leben und nach dem Gesetz des Herrn handeln. 2. Glücklich sind die seine Weisungen bewahren und in von ganzem Herzen suchen. 3. Sie tun kein Unrecht, sondern gehen konsequent auf seinen Wegen. 4. Du hast dein Gebot gegeben, damit wir sie sorgfältig befolgen. 5. Ach, wären mein Schritt fest, damit ich den Ordnungen halten kann. 6. Dann must ich mich nicht schamen, wenn ich auf dein Gebot schau. 7. Ich will dir mit aufrichtigem Herzen danken, wenn ich den gerechten Entscheidungen lern. 8. Ich will den Ordnungen halten, weil es mich nicht wollig. 9. Why bleibt ein junger Mensch rein? Indem seinen Weg nach deinem Wort ausrichtet. 10. Mit ganzem Herzen such ich dich, lass mich nicht von deinen Geboten abirren. 11. Ich beware dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. 12. Gepriesen bist du, Herr, lehr mich dein Ordnungen. 13. Mit meinen Lippen erzahl ich von allem, was du gerecht entschiedenest. 14. Ich freu mich über dein Weisungen mehr als über jeden großen Reichtum. 15. Ich will über dein Befehl nachdenken und dein Wege aufmerksam betrachten. 16. An deinen Ordnungen habe ich Freude, dein Wort will ich nicht vergessen. 17. Tu deinem Diener Guts, damit ich lebe und dein Wort beware. 18. Offne mir die Augen, damit ich die Wunder in deinem Gesetz erkenne. 19. Ich bin nur ein Gast auf Erden, verberg dein Gebot nicht vor mir. 20. Mein Ziel verset sich vor sensuch nach deinen Entscheidungen, Jedesite. 21. Du weißt die Stolzen zurecht, die von deinen Geboten abweichen. 22. Nimm Schmark und Verachtung von mir, denn ich halte in deinen Weisungen fest. 23. Selbst machtig reden gegen mir, doch ich sinti über dein Ordnungen nach. 24. Dein Weisungen sind mein Freud, sie geben mir rat. 25. Mein Seel klebtum Storb, belebe mich nach deinem Wort. 26. Ich habe dir meinen Weg bekannt, und du es gentwortet, lehr mich dein Ordnungen. 27. Lass mich den Schin deiner Befehl verstehen, dann denk ich über dein Wunder nach. 28. Mein Seel zerfließt vor Kummer, stork mich nach deinem Wort. 29. Halte mich fern vom Weg der Luge und schenk mir den Weisung. 30. Ich habe den Weg der Truhe gewollt, den Entscheidungen stell ich mir vor Augen. 31. Ich halte mich in den Weisungen, Herr, lass mich nicht beschamt werden. 32. Ich lauf den Weg deiner Gebot, denn du magst mein Herzweit. 33. Lehr mich, Herr, den Weg deiner Ordnungen, ich will in bisam en bewahren. 34. Gib mir Einsicht, damit ich dein Gesetz halte, mit ganzem Herzen. 35. Führ mich auf dem Pfad deiner Gebot, denn darin habe ich Freude. 36. Nage mein Herz zu deinen Weisungen und nicht zur gierigen Gewinnsucht. 37. Wenn die mein Augen ab von Nichtigem, gib mir Leben auf deinem Weg. 38. Erfüllen deinem Diener dein Zusage, damit ich dich in Ehrfurcht achte. 39. Nimm die Schande weg, wo du ich mich fürchte, dein Entscheidungen sind gut. 40. Sei, ich sehne mich nach deinen Befehlen, belebe mich durch dein Gerechtigkeit. 41. Herr, lass dein Lieb und dein Rettung zu mir kommen, why du es versprochenest. 42. Dann kann ich dem Spotter antworten, denn ich vertraue auf dein Wort. 43. Nimm mir das Wort der Wahrheit nicht aus dem Mund, denn ich hoffe auf dein Urteil. 44. Ich will dein Gesetz beständig halten, für immer und ewig. 45. Dann gehör ich in Freiheit, weil ich dein Befehl such. 46. Ich will vorkonigen von deinen Weisungen sprechen und mich nicht schamen. 47. An deinen Geboten habe ich Freude, ich liebe sie. 48, ICH erheb mein Hand zu deinen Geboten und denk über dein Ordnungen nach. 49, denken dein Wort zu deinem Diener, denn der Dirch gibst du mir Hoffnung. 50, das trostet mich im Lied, dein Zusage schenkt mir Leben. 51, die Stolzen verspotten mich, doch ICH weiche nicht von deinem Gesetz ab. 52, ICH erinnere mich an dein Urteil von früher, Herr, und Word getrostet. 53, mich ergreift Zorn, wenn ICH sehe, why die Gottlosen dein Gesetz verlassen. 54, dein Ordnungen sind mir wie Lieder, wo immer ICH. Wohn. 55, in der Nacht denk ICH an deinen Namen, Herr, und halte dein Gesetz. 56, das ist mir zur Gewohnheit geworden, ICH beware dein Befehl. 57, der Herr ist mein Anteil, ICH habe beschlossen, dein Wort zu halten. 58, von Hazen bitte ICH am Neid, sei mir gut nach deiner Zusage. 59, ICH proof mein Wedge und Richter mein Schreit wieder nach deinen Weisungen aus 60. ICH Island Zogere nicht, dein Gebot zu befolgen. 61, Orch wenn mich die Bosen umschlingen, verges ICH dein Gesetz nicht. 62, mitten in der Nacht stehe ICH auf und dank dir für den gerechten Urteil. 63, ICH bin eingefahrt alle, die dich opten und dein Befehl halten. 64, Herr, die Erde ist wohl von deiner Güte, lehr mich dein Ordnungen. 65, du hast in deinem Diener Guts getten, Herr, why du es gesartest. 66, lehr mich guten Schin und echter Kenntnis, den ICH vertrau deinen Geboten. 67, bever ICH lit, jing ICH in die Ehre, jetzt aber halte ICH dein Wort. 68, du bist gut und tust Guts, lehr mich dein Ordnungen. 69, die Stolzen verbreiten Lügen über mich, ICH halte dein Befehl von Hazen. 70, Hers ist Stumpf, doch ICH freu mich über dein Gesetz. 71, es war gut für mich, dies ICH leiden must, so lernte ICH dein Ordnungen. 72, dein Gesetz ist mir lieber als tausend Stück Gold und Silber. 73, dein Hand haben mich geschaffen, gib mir Einsicht, damit ICH dein Gebot lern. 74, wer dich achtet, freut sich, wenn er mich sieht, weil ICH auf dein Wort hoff. 75, Herr, ICH weiß, dein Urteil sind gerecht, du hast mich in Truhe gepracht. 76, lass dein Lied mich trosten, why du es deinem Diener versprochenest. 77, lass dein Erbarmen zu mir kommen, damit ICH lebe, dein Gesetz ist mein Freud. 78, die Stolzen sollen beschamt werden, weil sie mich mit Lügen bedrängen, ICH aber denk über dein Befehl nach. 79, die dich opten, sollen zu mir halten, all die dein Weisungen kennen. 80, mein Herr soll gern sein in deinen Ordnungen, damit ICH nicht beschamt wird. 81, mein Seel sent sich nach deiner Rettung, ICH hoff auf dein Wort. 82, mein Organ werden müde vom Worten auf dein Zusage, wann trostest du mich? 83, ICH bin wie ein Schlauch im Rauch, doch ICH verges dein Ordnungen nicht. 84, wie lange noch für deinen Diener? Wann richtest du die mir verfolgen? 85, die Stolzen haben mir Gruben gegraben, das passe nicht zu deinem Gesetz. 86, all dein Gebot sind zu verlassig, hilf mir, denn man verfolgt mich one Grund. 87, fast hatten sie mich vernichtet, doch ICH habe dein Befehl nicht verlassen. 88, belebe mich nach deiner Liebe, dann halte ICH das Zunis deines Manns. 89, Herr, dein Wort steht fest, für immer, im Himmel verankert. 90, dein Truhe bleibt von Generation zu Generation, du hast die Erde gegründet, und sie bestet. 91, nach deinen Ordnungen steht als bis hüt, denn als dein dir 92. Wer dein Gesetz nicht mein Freud, wer ICH in meinem Lied zugrund gegangen. 93, ICH verges dein Befehl nie, den Dirch Sie es Duming belebt. 94. Ich gehor dir, Retming, den Ich such den Befehl. 95. Die Gottlosen warten, im Mehzus Astoren, Ich aber acti auf den Weisingen. 96. Ich sehe Grenzen bei allem Vollkommenen, doch den Gebot ist unermesslich weit. 97. Weise lieb Ich den Gesetz. Den ganzen Tag denk Ich darüber nach. 98. Den Gebot mag mehr weiser als mein Feinde, denn es bleibt bei mir. 99. Ich verstehe mehr als mein Lehrer, weil Ich über den Weisingen nachsin. 100. Ich verstehe mehr als die Alten, weil Ich den Befehl halte. 101. Ich halte mein Schreit von jedem Bösen weg fern, damit Ich den Wort beware. 102. Ich weiche nicht von deinen Entscheidungen ab, denn du selbst lässt mich. 103. Weisus ist dein Wort für mich, susser als Honig in meinem Mund. 104. Dirch den Befehl Word Ich verstandig, darum hossi Ich jeden Falschen weg. 105. Dein Wort ist ein Lampe für meinen Fass und ein Licht auf meinem Weg. 106. Ich habe es geschworen und halte daran fest, Ich folge deinen gerechten Erteilen. 107. Ich bin tief. Bedrängt, Herr, belebe mich nach deinem Wort. 108. Nimm mein freiwilliges Loben, Herr, und lehr mich den Entscheidungen. 109. Mein Leben ist standig in Gefahr, doch Ich vergesse den Gesetz nicht. 110. Die Gottlosen stellen mir fallen, doch Ich irre nicht von deinen Befehlen ab. 111. Dein Weisingen sind mein Erbteil für immer. Sie sind die Freude meines Herzens. 112. Ich habe mein Herz darauf ausgerichtet, den Ordnungen zu tun, für immer, bis end. 113. Ich hosse ein geteiltes Herz, doch Ich lieb den Gesetz. 114. Du bist mein Schutzort und mein Schild, Ich hoff auf dein Wort. 115. Weicht von mir, Jubeltäter, Ich will die Gebot meines Gottes halten. 116. Stutze mich nach deiner Zusage, damit Ich lebe, bisgame mein Hoffnung nicht. 117. Halte mich fest, dann bin Ich gerettet, Ich will den Ordnungen stets beachten. 118. Du verwerfst all, die von deinen Ordnungen abweichen, denn Betrug ist luge. 119. Du raunst die Gottlosen weg wie Schlag, darum lieb Ich den Weisingen. 120. Mein Leib zittert vor Ehrfurcht, Ich fürchte den Erteil. 121. Ich habe recht und gerechtig keep gut, überlass mich nicht meinen unterdrücken. 122. Tritt für deinen Diener einsam guten, lass die Stolzen mich nicht bedrücken. 123. Mein Organ werden schwach von Worten auf den Rettung und auf den gerecht Zusage. 124. Handeln deinem Diener nach deiner Liebe und lehr mich den Ordnungen. 125. Ich bin dein Diener, gib mir Einsicht, damit Ich den Weisingen erkenne. 126. Herr, es ist Zeit zu handeln, denn Sie haben den Gesetz gebroken. 127. Darum lieb Ich den Gebot mehr als Gold, ja mehr als Feins Gold. 128. Darum halte Ich all den Befehl für richtig und hosse jeden Falschen Weg. 129. Dein Weisingen sind wunderbar, darum bewahrt mein Seel Sie. 130. Wenn dein Wort aufgeschlossen wird, bringt es Licht und gib dem Einfachen Einsicht. 131. Ich offne meinen Mund vor Sensucht, denn Ich verlange nach deinen Geboten. 132. Wenn die Dich mir zu und Sie mir nädig, why du es denn in Tust, die deinen Namen lieben. 133. Festige mein Schreit durch dein Wort, und lass kein Unrecht über mich herrschen. 134. Befrei mich von menschlicher Unterdrückung, damit Ich den Befehl halte. 135. Lass dein Angesicht über deinem Diener lüchten und lehr mich den Ordnungen. 136. Trannenbake fließen aus meinen Augen, weil Sie den Gesetz nicht halten. 137, Herr, du bist gerecht, und dein Urteil sind aufrichtig. 138, du hast dein Weisungen in Gerechtigkeit geboten und in großer Treue. 139, mein Eifer verset mir, weil mein Gegner dein Wort verges sen. 140, dein Zusage ist ganz rein, darum leert dein Diener sie. 141, ich bin gering und verachtet, doch ich verges dein Befehl nicht. 142, dein Gerechtigkeit bleibt ewig, und dein Gesetz ist Wahrheit. 143, Angst und Bedrängnis treffen mich, doch dein Gebot sind mein Freud. 144, dein Weisungen sind für immer gerecht, gib mir Einsicht, damit ich lebe. 145, ich ruf von ganzem Herzen, erhör mich, Herr, ich will dein Ordnungen halten. 146, ich ruf zu dir, ret mir, dann beware ich dein Weisungen. 147, noch vor der Morgendämmerung ruf ich hoff auf dein Wort. 148, mein Augen bleiben in den Nachtwachen offen, damit ich über dein Zusage nachdenk. 149, hör mein Stimm nach deiner Liebe, Herr, belebe mich nach deinem Urteil. 150, die Böses Plänen, rucken nahe, sie sind weit weg von deinem Gesetz. 151, doch du bist nahe, Herr, und all dein Gebot sind wahr. 152, lange weiß ich aus deinen Weisungen, du hast sie für immer gegründet. 153, sei mein Leiden und ret mich, denn ich verges dein Gesetz nicht. 154, für mein Sach und erlose mich, belebe mich nach deiner Zusage. 155, Rettung ist fern von den Gottlosen, den sie fragen nicht nach deinen Ordnungen. 156, dein Erbarmen ist groß, Herr, belebe mich nach deinen Erteilen. 157, Viel verfolgen und bedrängen mich, doch ich weiche nicht von deinen Weisungen ab. 158, ich sehe trulos und empfind abschu, weil sie dein Wort nicht halten. 159, sei, why ich dein Befehl lieb, Herr, belebe mich nach deiner Liebe. 160, die Sum deines Wörts ist Wahrheit, und jeds deiner gerechten Urteil bleibt ewig. 161, Machtig verfolgen mich one Grund, doch mein Herz hat erfurcht vor deinem Wort. 162, ich freu mich über dein Wort, why einer, der groß Beut findet. 163, ich hossi luge und verabschu sie, doch ich lieb dein Gesetz. 164, Siebemal am Tag lob ich dich wegen deiner gerechten Urteil. 165, Großen Frieden haben die dein Gesetz lieben, nichts bringt sie zu Fall. 166, Herr, ich hoff auf dein Rettungen Tuesday, was du gebietest. 167, Mein Seel bewahrt dein Weisungen, ich lieb sie sei. 168, ich halte dein Befehl und Weisungen, denn du siehst all mein Wege. 169, lass mein Rufen vor dich kommen, Herr, gib mir Einsicht nach deinem Wort. 170, lass mein Bitte zu dir dringen, ret mich nach deiner Zusage. 171, mein Lippen sollen Lob ausgießen, wenn du mich dein Ordnungen lässt. 172, mein Zunge soll von deinem Wort singen, denn all dein Gebot sind gerecht. 173, lass dein Hand mir bestehen, denn ich habe dein Befehl gewollt. 174, Herr, ich sehne mich nach deiner Rettung, dein Gesetz ist mein Freud. 175, lass mein Seel leben, damit ich dich lobe, lass dein Urteil mir helfen. 176, ich bin am Herget y ein Verlerin's Schaf, such deinen Diener, denn ich verges dein Gebot nicht.